Stonehenge, der magische Kreis der steinernen Riesen. Südwestliches England, 2200 vor Christus. Es ist vollbracht. Der Kreis mächtiger Sandsteinblöcke ist geschlossen. Gewaltige querliegende Decksteine verbinden die 30 aufrecht stehenden Blöcke. In der Mitte des Kreises sind in Hufeisenform noch einmal 5 Trilithen, also je 2 mit einem Deckstein verbundene Felsblöcke angeordnet. Die größten 7 Meter aufragend und 50 Tonnen schwer. Zwischen den Sandsteinformationen sind etwas kleinere, bei Regen bläulich schimmernde Steine platziert, die aus einer früheren Bauphase stammen. Die großen Sandsteine, auch Sarsen genannt, sind 20 Meilen über hügeliges Land hierher gebracht worden. Die etwas kleineren Blausteine stammen sogar aus den mehr als 200 Meilen entfernten Bergen in Wales. Welch unvorstellbarer Kraftakt! Welch unglaubliche Leistung des Willens! Überall in Europa, aber auch in Asien und Amerika, richten Menschen in vorgeschichtlicher Zeit große Steine, sogenannte Megalithe, gen Himmel. Auf den britischen Inseln ist Stonehenge weder der größte Steinkreis noch der mit den höchsten Steinen. In Avebury, 20 Meilen nördlich von Stonehenge gelegen, sind beispielsweise 154 Megalithe in 3 Kreisen aufgestellt. Der Durchmesser der Anlage beträgt 400 Meter. Stonehenge misst weniger als ein Drittel davon und hinterlässt dennoch einen gewaltigeren Eindruck. Es ist der einzige Ort, an dem die gewaltigen Steine nicht naturbelassen, sondern in mühevoller Kleinarbeit behauen sind. Und nur hier sind die Megalithe mit waagrecht aufliegenden Decksteinen verbunden, die von Zapfen und Zapflöchern in ihrer Position gehalten und untereinander mit einer Nut- und Federkonstruktion gesichert sind. Was sind das für Menschen, die in der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus ein solches Werk vollbringen? Auf keinen Fall wilde Eingeborene, die in einer unwirtlichen Umgebung um ihr tägliches Überleben kämpfen müssen. Es sind vielmehr erfahrene Landwirte, die am Übergang der Jungsteinzeit zur Bronzezeit leben. Sie roden immer größere Waldstücke, um Raum für den Anbau von Weizen und Gerste zu schaffen. In ihren Ställen stehen Kühe, Schweine und Schafe, die ihnen Fleisch, Milch und Leder liefern. Alle Werkzeuge und Waffen, die sie brauchen, Pfeilspitzen, Klingen, Äxte, fertigen sie aus Stein, meist aus leicht zu bearbeitendem Feuerstein. Abgerundete Knochen und Steinschaber helfen beim Abziehen und Verarbeiten der Tierhäute. Ihre Kleidung weben sie aus Flachs oder Hanf, später auch aus Schafwolle. Der Aufbewahrung von Nahrung und Getränken dienen gebrannte Keramikgefäße, die im Laufe des dritten Jahrtausends, wie in anderen Gegenden Europas auch, vor allem eine Glockenbecherform aufweisen. Die Bauern der ausgehenden Steinzeit leben in England nicht in Dörfern oder Siedlungen, sondern in verstreut liegenden Gehöften. Ihre Behausungen sind meist aus Holz erbaut, Moose dienen als Abdichtung gegen die kalten Winterwinde, grasbewachsene Dächer schützen vor Regen. Doch gerade als Menschen, die den Großteil ihres Lebens in der Abgeschiedenheit ihrer Höfe verbringen, haben sie ein großes Bedürfnis zu regelmäßigen Zusammenkünften, sei es um einen Ehepartner zu finden oder Tauschhandel zu betreiben. Windmill Hill, 1000 Jahre älter als Stonehenge und gut 20 Meilen nördlich gelegen, ist eine solche Versammlungsstätte. Von einem Graben umgeben, liegt hier ein steinzeitlicher Markt- und Kultplatz. Kühe und Schweine, Schafe und Ziegen werden hier geschlachtet, sei es als religiöse Opferhandlung, sei es zur Feier von Festen. Die Menschen treiben Handel mit ihrem Vieh und den Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Ob Markt, Festplatz oder Kultstätte oder alles auf einmal, an Orten wie Windmill Hill suchen und finden die Menschen die Gemeinschaft anderer, erleben und stärken ihr Gefühl von Verbundenheit. Überhaupt ist der Gemeinschaftsgedanke in der Jungsteinzeit recht ausgeprägt, wie auch die vorherrschende Bestattungsweise in Kollektivgräbern zeigt, in den Steinkammern der Megalithgräber oder in den hölzernen Totenhäusern der Langhügelgräber. Grabbeigaben sind rar und unterscheiden sich kaum. Vor allem Keramikgefäße und steinerne Pfeilspitzen sind zu finden. Es scheint, dass es keine hervorgehobenen Positionen in dieser Gesellschaft gibt, keine mächtigen Fürsten, keine einflussreichen Priester, die Insignien ihrer persönlichen Macht sicherlich mit ins Grab genommen hätten. Und während die Steinkreise auf den britischen Inseln im Allgemeinen als Ausdruck genau dieses Gemeinschaftsgedankens gelten, so ist es doch schwer vorstellbar, wie Stonehenge, die erstaunliche technische Leistung, diese einem höheren Zweck dienende Anlage ohne starke Führung bewerkstelligt werden konnte. Muss es nicht jemanden mit Macht, Wissen und Einfluss geben, der ein solches Werk plant und seinen Bau überwacht? Treibende Kraft könnte beispielsweise der Schütze von Amesbury, den seine Grabbeigaben als Adligen oder Clanführer ausweisen, gewesen sein. Er glänzt als versierter Bogenschütze. Mit seinem 2 Meter großen Langbogen verschießt er Pfeile mit durch Widerhaken bewehrten Steinspitzen, die eine enorme Durchschlagskraft entfalten und wild auch über größere Entfernungen zur Strecke bringen können. Damit ihm die zurückschnellende Sehne des Bogens nicht ins Fleisch schneidet, trägt er eine steinerne Schutzplatte an Arm und Knie. Er ist 40 Jahre alt. Wegen einer schweren Beinverletzung, die ihn eine Kniescheibe gekostet hat, hinkt er beim Gehen. Sein Haar zieren 2 goldene Schmuckstücke. Niemand weit und breit hat das gelblich schimmernde Edelmetall vorher je gesehen, geschweige denn besessen. 3 kleine Messer aus Kupfer, auch dieses Metall noch eine Seltenheit in jenen Tagen, trägt er als Zierde an seinem Gürtel. Er ist sogar in der Lage, selbst Kupfergegenstände herzustellen, wie seine Steinwerkzeuge zur Metallbearbeitung zeigen. Bei seinem Tod um das Jahr 2300 vor Christus gibt man ihm all seinen Besitz mit ins Grab. Eine geradezu königliche Bestattung im Vergleich zu seinen Zeitgenossen in den Gemeinschaftsgräbern. Wie erklärt sich das plötzliche Auftauchen eines Mannes, der Kupfer gießen kann und Goldschmuck besitzt, in der Nähe von Stonehenge? Nun, sein Geheimnis ist, dass er ursprünglich gar nicht aus England stammt, sondern aus Mitteleuropa, wo die Menschen schon etwas mehr Erfahrung in der Metallherstellung haben. Erst als Erwachsener ist er nach England gekommen und hat sich, ob seiner Fähigkeiten und seines Wissens, bald eine hervorgehobene gesellschaftliche Stellung gesichert. Hat er auch neue Ideen mitgebracht? Hat er den Anstoß zum Ausbau von Stonehenge zu jener monumentalen Kultstätte gegeben? Haben ihn seine Zeitgenossen ganz bewusst in der unmittelbaren Nähe bestattet, auf dass sein Geist die Fertigstellung der Anlage beobachten und beschützen kann? Die Geschichte von Stonehenge beginnt fast 1000 Jahre vor dem Schützen von Amesbury. Im ausgehenden 4. Jahrtausend heben die Bauern der Umgebung einen 2 Meter tiefen Graben aus, an den sich ein 2 Meter hoher Erdwall anschließt. Im Inneren graben sie 56 Löcher, in die sie vermutlich Baumstämme setzen. Hirschgeweihe dienen ihnen als Hacken, um den Boden zu lockern. Die Schulterblätter von Ochsen nutzen sie als Schaufeln. Spätere Generationen füllen die Löcher mit Tierknochen oder auch menschlichen Gebeinen wieder auf. Das frühe Stonehenge dürfte so vor allem ein Ort für Opferzeremonien, Bestattungen und Ahnenkulte gewesen sein. Danach liegt die Anlage in der Ebene von Salisbury aber wieder mehrere hundert Jahre lang brach. Erst um das Jahr 2500 vor Christus stellen die Menschen die ersten Steinkreise auf. Die hierfür verwendeten Blausteine sind einige Meter hoch und wiegen gut 4 Tonnen. Das Ungewöhnliche ist jedoch, dass sie nicht aus der näheren Umgebung stammen, sondern aus den mehr als 200 Meilen entfernten Bergen im südwestlichen Wales. Wie haben die Erbauer von Stonehenge so große und schwere Steine über eine so lange Strecke heranschaffen können? Es bleibt eigentlich nur der Weg zu Wasser. Ein Floß aus Eichenstämmen, in mühseliger Arbeit mit Steinwerkzeugen ausgehöhlt, ist in der Tat in der Lage, ein Gewicht von einigen Tonnen zu tragen. Wahrscheinlich geht es zunächst an der Küste von Wales entlang und dann den Fluss Avon hinauf, der in einer Entfernung von 2 Meilen an Stonehenge vorbeifließt. Den gefährlichen Transport der Steine erledigen Männer wie die Bogenschützen von Boscombe, so genannt wegen der Pfeilspitzen als Grabbeigaben. Ihr Grab liegt nahe Stonehenge, ihr Geburtsort jedoch in Wales. Wie die von ihnen herangeschafften Blausteine sind auch sie in Stonehenge geblieben. Um das Jahr 2300 beginnt die dritte und letzte Bauphase. Sandsteinfindlinge werden aus den 20 Meilen entfernten Marlborough Downs nach Stonehenge gebracht. Es braucht die geballte Muskelkraft hunderter Männer, um einen Felsblock von einigen Dutzend Tonnen Gewicht auch nur einen Fuß voranzubringen. Zunächst muss so ein Steinriese da, wo ihn eiszeitliche Gletscher zurückgelassen haben, auf einen Schlitten aus mächtigen Baumstämmen gehievt werden. Mit Hilfe von Unmengen von Tierfett als Schmiermittel können 250 Männer so einen 50-Tonnen-Koloss tatsächlich über den Boden schleifen. Geht es bergauf, müssen schon mal 1000 Mann an die Zugseile. Einmal am Ziel werden die Steine zunächst mit Steinhämmern in die gewünschte Form gebracht. Die 2 Meter breiten, 1 Meter tiefen und mehrere Meter hohen Sandsteinblöcke werden von unten nach oben etwas breiter, damit der am Fuße stehende Betrachter den aufragenden Megalith als gerade wahrnimmt. Schließlich lassen die Männer die steinernen Riesen in die vorbereiteten 1,5 Meter tiefen Löcher ein, ehe sie mit Hilfe von Rampen und Seilen auch noch die Decksteine von oben in Position bringen. Die Anlage ist nun fertig. Tausende Männer, die über die Jahre mitgearbeitet haben, sind zusammengekommen, um mit kultischen Zeremonien und einem mehrtägigen Fest die Fertigstellung zu feiern. Bleibt die Frage, zu welchem Zweck haben sie Stonehenge errichtet? Als Versammlungsstätte, wie Windmill Hill ihren Vorfahren eine war? Als Heiligtum, um ihren Göttern Opfer zu bringen? Als Sternwarte zur Erforschung des Himmels? Oder ist Stonehenge ein gewaltiger steingewordener Kalender? Letzteres ist die wahrscheinlichste Variante. Die jungsteinzeitlichen Erbauer können zu der Zeit schon auf eine länger währende Landwirtschaftstradition zurückblicken. Sie wissen, wie wichtig der richtige Zeitpunkt für Aussaat und Ernte des Getreides ist. Fest steht auch, dass die jungsteinzeitlichen Erbauer von Stonehenge den Lauf von Sonne und Mond in anderer Form längst verfolgen. Denn ohne astronomische Grundkenntnisse können sie ja gar nicht wissen, in welche Position die Steine gebracht werden müssen. Stonehenge ist nämlich so ausgerichtet, dass die Sonne am Morgen des Mitsommertags, wenn sie im Jahresverlauf am nördlichsten steht, zwischen den Eingangssteinen aufgeht und ihre Strahlen in gerader Linie ins Innere des Bauwerks zwischen die Hufeisenanordnung fallen. Auch andere wichtige jahreszeitliche Wendepunkte, wie die Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr und Herbst oder die Wintersonnenwende, können am Horizont beobachtet werden. Über weitere Steine lassen sich auch der nördlichste Untergangspunkt des Mondes sowie sein südlichster Aufgangspunkt anpeilen. Insgesamt können wohl bis zu 12 Sonnen- und Mondpeilungen vorgenommen werden. Alles Zufall? Wohl kaum. Stonehenge ist nach seiner Fertigstellung viele Jahrhunderte in Gebrauch. Noch ein paar Mal wollen die Menschen Veränderungen vornehmen, lassen dann aber schnell wieder davon ab, wie das Graben von Löchern zeigt, die schon bald wieder zugeschüttet werden. Als die Römer im 1. Jahrhundert nach Christus England erobern, ist das Wissen um die Erbauer von Stonehenge längst verloren. Um Männer wie die Bogenschützen von Boscombe, die tonnenschwere Steinblöcke 200 Meilen auf Eichenflößen transportiert haben, um Anführer wie den Adligen von Amesbury, der vielleicht derjenige war, der den Anstoß zum Bau der Anlage gegeben hat. Doch auch wenn die Menschen vergessen sind, ihr Werk kündet noch heute von der unbändigen Willenskraft, die ihnen die Verwirklichung dieses unerhörten Vorhabens erst möglich gemacht hat. Und so stehen die Besucher von Stonehenge noch heute ehrfurchtsvoll vor diesen mächtigen, steingewordenen Zeugen aus dem dritten Jahrtausend vor Christus. Alle Ausgaben von CD Wissen finden Sie im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Sprecher dieses Hörbuchs ist Gerd Heidenreich. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München.